Hallo und herzlich willkommen bei der Nullnummer von Blirus Monolog. Was ich genau mit diesem Podcast erreichen will, kann ich noch nicht sagen. Allerdings schwebt mir so vor, über mein Leben, meine Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, zum aktuellen Geschehen, meine Familie, Freunde und Freundschaften sowie über Ingress zu berichten. Diese Aufnahme hier soll dazu dienen, einfach die Gegebenheiten auf meinem Blog und die technischen Sachen zu probieren und zu testen. Es kann auch sein, dass noch weitere Nullnummern 01, 02, 03, 04, was weiß ich, wie auch immer, herauskommen, bevor dann der erste Podcast live geht. Für alle Interessierten, vielen Dank schon mal beim Zuhören und noch einen schönen Tag.